Text 11. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Frau Kellermann, einer in Ungarn lebenden Schweizerin, und Herrn Meyer vom Budapester Informationszentrum der Fernuniversität Hagen. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Herr Meyer auf die Fragen von Frau Kellermann gibt. Sie hören den Text einmal. Informationszentrum Budapest der Fernuniversität Hagen. Andreas Meyer, guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Meyer. Mein Name ist Julia Kellermann aus Budapest. Ich habe Ihre Telefonnummer aus einem Faltblatt, das man mir neulich bei der internationalen Bildungsmesse Educatio in die Hand gedrückt hat. Da war ein Ausstellungsstand vom Fernstudienzentrum Budapest, das auch Ihre Studienangebote präsentiert hat. Ja, das sind wir, die Informations- und Beratungsstelle in Budapest. Wissen Sie, die Fernuni Hagen ist ja vor allem in solchen Ländern vertreten, in denen neben der Landessprache auch die deutsche Sprache eine große Rolle spielt. Und das ist in Ungarn der Fall. Nun, da bin ich bei Ihnen ja an der richtigen Stelle. Ich habe nämlich einige konkrete Fragen, die meinen Sohn betreffen. Er ist jetzt 21 Jahre alt und studiert hier Wirtschaftswissenschaften im 6. Semester. Kann Ihr Sohn denn Deutsch? Sehr gut sogar. Wissen Sie, ich bin Deutschschweizerin und mit einem Ungarn verheiratet. Unser Sohn ist zweisprachig aufgewachsen. Hat er etwa die deutsche Schule Budapest besucht? Nein, das nicht. Aber er hat das große deutsche Sprachdiplom des Goethe-Instituts erworben. Mit der Note sehr gut sogar. Na, Kompliment. Wäre er an einem Studium in Deutschland interessiert? Ja und nein. Wir dachten, er soll erst einmal sein Studium hier in Ungarn abschließen. Aber wir könnten uns vorstellen, dass er parallel dazu auch auf Deutsch studiert und auch einen deutschen akademischen Abschluss macht. Und da scheint sich die Fernuni Hagen ja geradezu anzubieten. Viele andere deutschsprachige Fernuniversitäten gibt es ja wohl nicht. Nein, die Fernuni Hagen ist die einzige Universität, die im deutschsprachigen Raum Studiengänge ausschließlich auf dem Wege des Fernstudiums anbietet. Seit wann existiert denn die Fernuni Hagen bereits? Ich muss zugeben, dass ich bis vor kurzem nichts über sie gewusst habe. Gegründet wurde sie schon im Jahr 1974 in Hagen in Westfalen und hat sich seither mit derzeit ca. 45.000 Studierenden im In- und Ausland zu einer der großen deutschen Hochschulen entwickelt. Das Fernstudienzentrum Budapest ist bald nach der Wende, genau gesagt im Jahr 1991, Kooperationspartner der Fernuni Hagen geworden und ermöglicht seitdem von Ungarn aus ein deutschsprachiges Studium an der Fernuni. Und Studiensprache ist Deutsch, nicht Englisch? Ja, da geht die Fernuni Hagen bewusst einen anderen Weg als zahlreiche andere deutsche Hochschulen, die üblicherweise der Forderung nach Internationalisierung des Studiums mit englischsprachigen Angeboten nachkommen. Die Fernuni Hagen kann also auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken. Das kann man sagen. In der Tat hat diese jahrzehntelange Erfahrung dazu geführt, dass die Fernuni Hagen heute zur internationalen Spitze bei der Entwicklung multimedialer Studienangebote gehört. Sie macht praktisch alle Angebote einer Universität über digitale Medien und über Internet verfügbar. Heißt das, dass das Studium ausschließlich über elektronische Medien stattfindet? Nein, nicht ganz. Denn zusätzlich zu den elektronischen Studienmaterialien bilden Studienzentren wie unseres hier in Budapest eine wichtige Komponente des Lehr- und Studiensystems. Denn sie ergänzen das Angebot durch ihre Dienstleistungen und durch persönliche Beratung und sind dadurch von zentraler Bedeutung für ein erfolgreiches Fernstudium. Was für Leistungen bietet denn Ihr Studienzentrum in Budapest konkret? Neben der schon erwähnten allgemeinen Information und Beratung bieten wir fachliche Betreuung in Form von Präsenzveranstaltungen, das heißt in Form von Seminaren, die von unseren Mentoren, aber auch von Dozenten der Fernuni Hagen durchgeführt werden. Hat die Fernuni noch andere Kooperationspartner in Ungarn? Oh ja, mehrere. Insbesondere verschiedene wirtschafts- und technische Hochschulen im ganzen Land. Das hat den großen Vorteil für die Studierenden, dass sie Doppelabschlussprogramme besuchen können. Die Absolventen erwerben sowohl Zeugnisse ihrer Heimathochschule als auch der Fernuniversität. Mit diesen beiden Abschlüssen haben sie doppelte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das klingt ja sehr überzeugend. Aber eine wichtige Frage habe ich noch. Das ungarische Hochschulsystem wird gerade umgestellt auf das sogenannte Bologna-Modell, das erst den Bachelor und dann den Masterabschluss vorsieht. Passt denn dieses System auf das Hagener Programm? Genau die gleiche Umstellung hat auch Hagen vollzogen. Mit den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen geht die Fernuni einen weiteren Schritt in Richtung internationaler Ausrichtung ihres Studienangebots. Für die erfolgreich absolvierten Module werden Leistungspunkte vergeben, die international anerkannt werden. Wenn ich Sie richtig verstehe, könnte mein Sohn also dieses deutschsprachige Studium schon beginnen, bevor er seinen ungarischen Hochschulabschluss in der Tasche hat. Genau so ist es. Das Fernstudium bietet ja ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und eignet sich daher insbesondere für Studieninteressierte, die neben dem Studium an ihrer Heimatuni oder auch neben ihrer Berufstätigkeit einen deutschen Studienabschluss erlangen möchten. Interessant. Das heißt ja, dass mein Sohn das Fernstudium fortsetzen könnte, wenn er nach dem ungarischen Abschluss bereits berufstätig sein sollte. Ja, gerade Berufstätige können damit ihre Chancen, für deutsche Firmen tätig zu werden, entscheidend verbessern. Das flexible Fernstudiensystem ermöglicht es ja besonders Erwerbstätigen, zeit- und ortsunabhängig zu studieren und so ein Universitätsstudium ohne Karriereunterbrechung zu absolvieren. Wie kann mein Sohn sich denn bei Ihnen bewerben? Das dürfte für Ihren Sohn kein Problem sein, da er bereits studiert und also die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung besitzt. Und mit dem großen Sprachdiplom des Goethe-Instituts hat er ja auch die nötigen Deutschkenntnisse bereits nachgewiesen. Er braucht also die sonst nötige Sprachprüfung nicht abzulegen. Ich würde empfehlen, dass er mal persönlich bei uns vorbeikommt. Dann kann ich ihn auch über alle sonstigen Details informieren. Ja, das werde ich ihm vorschlagen. Vielen Dank, Herr Meyer. Das war wirklich ein nützliches Gespräch. Das freut mich, Frau Kellermann. Alles Gute und grüßen Sie auch schon mal Ihren Sohn von mir.